Tom hört Peter Schilling auf OKW. Er wusst durchs Weltall fahren ist das, worauf ich steh. Bis im Fernsehen dann ein Space Shuttle zerbarst und die Mutter sorgenvoll sagt, werd lieber Arzt. Und so ist er kein Raumschifflenker geworden, also ist er ein Banker geworden. Und die Sonne geht unter, die Zeit verrinnt. Tom harrt weiter, dass der Ernst des Lebens beginnt. Tom sieht ein Maderl mit Ring in den Augenbrauen. Er muss verzückt ein zweites Mal hinschauen. Er sagt, das lass ich mir durch meine Nase stechen. Die Mutter sagt, darüber muss man noch mal sprechen. Und so ist er kein Punker geworden, also ist er ein Banker geworden. Und die Sonne geht unter, die Zeit verrinnt. Tom harrt weiter, dass der Ernst des Lebens beginnt. Tom schaut gebannt in die Happy Computer rein. Wow, Holland schreibt, Information will frei sein. Auch der Tom will nun Quelltext verschenken. Die Mutter sagt, man muss an die Rente denken. Und so ist er kein Gnu-Vordenker geworden, also ist er ein Banker geworden. Und die Sonne geht unter, die Zeit verrinnt. Tom harrt weiter, dass der Ernst des Lebens beginnt. Toms Füße waren zu lang unter des Vaters Tisch. Ein Ledersofa will er leisten sich. David Hamilton knipst das Lichtbild zur Bewerbung. Der Bankboss mag seiner Krawatte Färbung. Im Lebenslauf steht nichts von Astronaut noch Rocker, dafür gedruckt mit Lebenslaufomat von Topware. Die Mutter schenkt ihm ne Weltzeituhr für Führungskräfte, für den Abschluss globaler Geschäfte. Und so ist er ein Banker geworden. Und du, Kamerad! Wen er konsultet, insolviert erst morgen. Und die Sonne geht unter, die Zeit verrinnt. Womit wir am End von Toms Geschichte sind.